Moin moin und hallo zu Vier Ecken, zwei Elfer. Ja, der Name hat sich echt durchgesetzt, zu Recht, wie ich finde. Dem ersten Fußball-Podcast von cultofpersonality.de. Ich bin der Chris, man kennt mich mit Sicherheit von anderen Formaten auf dieser wundervollen Seite. Das mache ich aber alles nicht alleine hier heute und auch in den nächsten 30 Jahren. An meiner Seite ist der Mann, der schon beim Wembley-Tor damals live im Stadion saß und als einziger gerufen hat, wir brauchen das Hawkeye, der liebenswürdige Tobi. Tobi, wie geht's dir? Erstmal, hi Chris, mir geht's sehr gut. Hallo an alle Hörer. Das sind ja schon mal riesige Vorschusslorbeeren, wenn man die hier auf mich abhaust und dann gleichzeitig auch noch fast mein Alter verletzt. Ja, da muss auch sagen, du warst da 54 schon als Balljunge dabei, ne? Ja, ich war ja der Junge, wer den Film Das Wunder von Bam kennt, ich war der Junge. Und du warst, das ist eigentlich, es ist based on a true story, ich war der Junge. Ach, da habe ich mich hier verschrieben bei meinen Notizen. Ich hatte keine Hasen, ich hatte Schweine. Das war da eigentlich, das haben sie geändert damals. Ja, 54, naja. Naja, Tobi, bist du auch noch völlig geflasht von dem Spiel gestern? Ja. Ich bin völlig im Rausch. Ne, geflasht würde ich nicht sagen. Ich bin froh, dass es so gelaufen ist und es hätte meiner Meinung nach nicht besser laufen können, gleich mal voll in die EM einzugreifen. Also wir nehmen die Sendung am Sonntagmorgen auf, muss man glaube ich sagen, am Tag nach dem ersten Spiel von Deutschland. Und eigentlich haben wir ja vorgenommen, unseren Podcast erst, wenn dann, gegen Ende der EM zu machen, vielleicht so als Review. Aber nach dem Spiel gestern haben wir uns da kurzfristig dazu entschlossen zu sagen, okay, wir ziehen es einfach durch. Jetzt ist gerade Fieber da, jetzt gibt's Gesprächsstoff, jetzt kann man noch philosophieren und nachdenken und es bietet sich einfach gerade viel an, obwohl noch nicht mal alle Mannschaften eingegriffen haben. Bei mir ist es ja so, ich bin froh, dass es vorbei ist. Das erste Spiel. Ja, also es war ja teilweise wirklich gruselig, oder? Also Deutschland gegen Holland, jetzt das nächste Spiel, um es mal kurz nochmal vorwegzunehmen, das wird ein anderes Kaliber, bin ich mir sicher, aber was wir gestern gegen Porto ja gesehen haben, das war doch nicht EM-würdig, oder? Sag doch mal. Es war, also nehmen wir mal die letzten 13 Minuten weg. Das war doch ein Grottenkick. Ich sage, es war perfekt. Aufgrund dessen, jetzt stell dir mal vor, die hätten jetzt gestern Portugal, so wie ich es eigentlich getippt habe, 4-1 oder 3-1 nach Hause geschickt. Ja. Oder sagen wir 4-2, wie damals 2006 gegen Costa Rica im ersten Spiel. Dann hätten alle wieder von dieser Wunderwaffe der Offensive gesprochen. Alle wären wieder begeistert gewesen. Aber die Defensive. Man weiß nicht. Und somit war es gestern so, das Ding wurde 1-0 gewonnen. Die Abwehr hat Bombe gespielt. Philipp Lahm, der eigentlich der zuverlässigste ist, war der schlechteste Abwehrspieler. Absolut, Tobi. Schön, dass du das auch so siehst. War der schlechteste Abwehrspieler und er war aber nicht schlecht. Es war einfach nur daran, weil die anderen noch besser waren. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, was Mats Hummels gestern für ein Spiel darunter gehauen hat. Das war, das jeder sagt das müssen wir nicht aussagen, das weiß jeder. Note 1, Punkt, aus. Aber wie gesagt, wenn es jetzt anders gelaufen wäre, wenn die jetzt hier wieder ein Feuerwerk runtergehauen hätten, dann wäre das zweite Spiel mit einer ganz anderen, einem ganz anderen Interesse angegangen worden. Das war perfekt. Jetzt ist die Offensive, die definitiv mehr kann, ist jetzt in der Bringschuld am Mittwoch gegen Holland. Die können jetzt dann doch mal zeigen, was sie können. Und die Abwehr hat bewiesen, dass es kann. Die haben jetzt Selbstbewusstsein. Der schwächste Teil unserer Mannschaft hat jetzt ein riesen Selbstvertrauen bekommen. Da hast du recht, ja. Und das kann sich nur positiv meiner Meinung nach auswirken. Was auch sehr gut ist, dass es am Mittwoch gleich gegen Holland geht. Das ist gleich, wenn sie jetzt gegen Dänemark spielen würden, klar, Dänemark hat gestern gewonnen gegen Holland, aber Dänemark ist meiner Meinung nach immer noch qualitativ die schlechtere Mannschaft, die Holland. Jetzt gegen Dänemark gehen. Nominell, glaube ich, die schlechtere Mannschaft, aber ich sehe Portugal noch unter Dänemark. Ja, das ist doch nur dieser Cristiano Ronaldo-Blender. Ja, mehr ist nicht. Ich meine, Du kannst mir nicht sagen, dass Nani oder Helda Postiga gute Spieler sind. Sie sind auf jeden Fall sehr gute Spieler, aber keine Game-Changer jetzt, um da ein Turnier zu gewinnen. Nö, ja, aber die Spieler hat Dänemark ja auch nicht. Die haben halt noch die mannschaftliche Geschlossenheit dazu. Genau. Das Kollektiv ist bei denen. Wer hätte das gedacht vor 8 Jahren oder so, noch mit der Deutschland oder allein 2008, wo sie im Viertelfinale gegen Kolumbien gespielt haben, da haben wir uns hinten reingestellt. Wir haben ein Riesenspiel gemacht damals bei dem 3-2, aber im Endeffekt haben wir das Spiel Portugal in die Hand gegeben, weil Portugal eine spielstarke Mannschaft war. Und das ist jetzt in der Hinsicht rum. Wenn du das gestern angeschaut hast, nach einer Stunde oder so, kam mal die, ich weiß nicht, wie es nach 90 Minuten war, aber nach 60 Minuten war der Ballbesitz bei, ich glaube, 68 zu 32% für Deutschland. Also das zeigt schon, dass Portugal spielerisch nachgelassen hat. Das liegt vielleicht auch daran, weil sie einfach im Zentralen nicht mehr Leute haben wie den Deco damals. Da fehlt Portugal. Also, ist er eigentlich noch aktiv? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht spielt er mit Riquelme bei Buenos Aires oder so noch. Keine Ahnung. Ja, der kickt da gerade mit Barrios. Weiß es ja nicht. War es China, war es nicht? Ja, doch klar, China war es, ja. Ja. Ja, aber Dänemark ist auch eine starke Mannschaft. Ich meine, gut, gestern, ich habe von Anfang an gesagt, generell musste für Holland tippen. Und Holland war ja auch klar besser, aber die sind Angstgegner. Wenn du dir die Statistik anschaust, zwischen Dänemark und Holland, die spricht nicht gerade für Holland. Wenn man bedenkt, dass Holland eigentlich immer zu jedem Turnier als Favorit wird und Dänemark immer so als der Außenseiter ist. Aber die Dänen, die liegen denen einfach. Da kannst du nichts mehr machen. Es gibt so Gegner auch bei uns in der Bundesliga, da tust du dich immer wahnsinnig schwer. Und genau. So läuft es da auch. Und deswegen, wenn die Dänen einen guten Tag haben, den haben sie gestern gehabt, sie haben sich ja nicht nur hinten reingestellt, sie haben ja wirklich schön nach vorne gespielt, auch zum Schluss. Hast du ja eigentlich gedacht, okay, jetzt musst du. Wo du gerade Bundesliga sagst, da kommen wir am Ende nochmal zu, nachdem wir über die ganze EM-Geschichte geredet haben. Da reden wir auch nochmal darüber, von wem du so Fan bist und von wem ich so Fan bin. Ich finde aber jetzt so das brennende Thema mit der EM, das sollte schon vor sein, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Hab dich unterbrochen, tut mir leid. Dänemark. Ja, nö, also Dänemark, ich schätze Dänemark, das wird ein sehr interessantes Spiel. Absolut. Dänemark. Also ein Kumpel von mir hat gesagt, er hat vor der EM 2004 damals Griechenland auf dem Zettel gehabt. Hat er mir wirklich gesagt und ich weiß das noch und natürlich haben damals auch alle ausgelacht und im Nachhinein hat es sich bestätigt. Also er regt sich bis heute noch auf, dass er damals nicht 50 Euro auf Griechenland gesetzt hat. Ja. Und diesmal hat er, sein Tipp dieses Mal ist Dänemark. Echt? Ja, sein Tipp ist Dänemark. Mein Geheimnis ist ja so ein bisschen Polen, aber seit dem ersten Spiel auch nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ey, sie haben echt gute Spieler, echt gute Torwerte. Ich bin ja, glaube ich, beide Torwerte sogar in der Premier League, ne, bei Arsenal. Ja, aber der Tyton heißt er, glaube ich, oder? Ja. Ich spreche mir richtig aus. Ist ja nur Ersatzkeeper, also der ist ja, klar spielt er in der Premier League, aber als Ersatzkeeper, da kannst du ja auch in Spanien, in Schottland oder so auf Ersatzbank gucken. Das ist richtig. Aber gepaart mit dem Heimrecht und so habe ich mir echt gedacht, die Polen, die können was starten. Und da habe ich mir echt nur gedacht, hoffentlich werden wir nicht Zweiter in der Gruppe und treffen dann im Viertelfinale auf Polen, weil das wäre unschön. Aber ja, was meinst du denn? Wer wird denn Erster in der Gruppe A? So, ich meine, das wird ja dann wahrscheinlich der Zweitplatzierte aus der Gruppe A wird ja dann unser Gegner sein. Also es wird dann wohl auf Polen, ne? Weil Russland das Ding holt. Russland war der Gruppe definitiv mein Favorit, weil... Ist das so? Ja, ich auch wenn du dir jetzt, also wenn man sich jetzt den Kader von Russland anschaut, mit den ganzen Namen, mit den Mannschaften, wo die Jungs spielen, das sind alles Leute von Moskau und Petersburg, also eigentlich alles keine Legionäre, also ich glaube, gibt's überhaupt einen, überlegt gerade, ja, so den Pavlichenko spielt glaube ich auch wieder in Petersburg. Könnte man meinen, okay, das ist eine, ja. Ja gut, der Aschavin ist ja, glaube ich, Arsenal, ne? Nein, der spielt, glaube ich, jetzt auch wieder in Petersburg. Der ist nie mehr bei Arsenal, so viel ich weiß. Ist das so? Ich könnte mal schon schauen, aber ich bin mir da relativ, nein, ich schaue einfach nicht. Nee, ich glaube nicht, dass der auch wieder in Russland spielt. Aber das ist eine erfahrene Mannschaft. Ich glaube, Altersdurchschnitt war 30,6 oder so. Die Startelf. Das ist eine Ansage. Und das sind erfahrene Jungs und die haben auch wie wir Deutschen eine Riesenqualifikation gespielt und ich war ein bisschen überrascht nach den ersten 15 Minuten, dass Tschechien das Ding eigentlich spielerisch bestimmt hat, aber dann haben die Russen halt mal kurz den Wodka beiseite gelegt und haben mal kurz gezeigt, was sie mit dem kleinen Ball anfangen können. Und es war schon stark. Also ich schätze auch, muss ich fast sagen, dass diese beiden Mannschaften nachher weiterkommen. Ich schätze Polen hat im Endeffekt nur ihre rechte Angriffsseite. Das hast du beim Spiel gesehen, am Eröffnungsspiel. Wenn sie über Piszczek und Blaschikowski über rechts kommen, sind sie gefährlich. Und Lewandowski vorne, wenn die Flanke reinkommt oder wenn der Bälle bekommt, dann kann der was machen. Aber das ist alles. Mehr hat Polen meiner Meinung nach nicht. Sie haben nur den Heimvorteil, ja, aber das war es dann auch schon. Ja, das ist ja schon massiv, so ein Heimvorteil, ne? Ja, gut, ich meine, ich sag mal, kann es werden, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, wenn du nicht alleiniger Gastgeber bist. Das ist, da fehlt es irgendwie so ein bisschen. Das war auch vor 4 Jahren so bei Österreich und bei der Schweiz. Ich meine, da ist auch keiner von beiden weitergekommen. Da fehlt irgendwie so ein bisschen, glaube ich, die Euphorie. Das kann man dann nicht so, ja, so genießen, wie wenn es jetzt nur in Polen wäre oder nur in der Ukraine. Dann wäre, glaube ich, da ein bisschen größerer Vorteil, meiner Meinung nach. Hast du recht. Aber nichtsdestotrotz, finde ich, ist Tschechien für mich eine absolute Enttäuschung. Ich meine, da spielen ja echt noch diese Gurken, Plagil und Baroš, der ist ja, glaube ich, auch auf der Bank gewesen, ne? Baroš hat von Anfang an gespielt. Der hat von Anfang an gespielt, ich habe das Spiel leider nicht ganz gesehen. Aber sag mal, ey, da ändert sich ja wirklich gar nichts. Nein, das ist bei dem. Da hat ja nur noch gefehlt, dass der Nedved noch eingewechselt wird in der 85. Oder Jan Koller. Ein ganz großer Fußballer. Nicht absolut, nur, ein Feindlicher. Nicht nur optisch. Nee, ist ein Sympath. Jan Koller ist ein Sympath, abgesehen davon. Aber ja, ich weiß nicht, also ich schätze, ich kann mir nicht vorstellen, dass Griechenland hat eine starke zweite Halbzeit gespielt und hätten das Ding eigentlich auch gewinnen müssen. Ich meine, wer in der ersten Halbzeit so viele Chancen hat und nichts reinmacht, der muss sich nicht wundern, wenn er nachher mit leeren Händen dasteht. Und in der zweiten Halbzeit ging er gar nichts mehr bekommen. Ja. Wer die Chancen nicht nutzt und das Ding am Ende nicht reinmacht, der wird auch nicht Champions League-Sieger, habe ich gehört. Ja, das hab ich auch schon mal gehört. Da kursieren seit ein paar Wochen da Gerüchte in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr, wozu das jetzt gehört, also zu welchem Verein und so, habe ich irgendwie gelöscht. Ich weiß es nicht mehr. Aber nochmal zu Deutschland. Der nächste Gegner, Holland. Das ist ja, was sagen die Holländer, ein Tod- oder Gladiolenspiel? Kennst du das? Kenn ich, ja, und da haben sie ja recht. Ich meine, Und da ist es Fakt. Ja, ja. Da wird's. Ja, und gerade deswegen finde ich gut, dass das Spiel gestern für uns nicht so eine leichte Schippe war. Weil, wie gesagt, wenn die das Ding jetzt 4-0 gewonnen hätten, dann könnten sie das locker angehen. Und so wissen sie, okay, wir müssen definitiv noch uns steigern. Ich meine, vor 2 Jahren, 2010, da schießen sie Australien 4-0 ab im ersten Spiel und jeder denkt sich, okay, das Ding läuft von alleine. Genau, ja. Dann kommt da Serbien und die haben halt nicht so einen beschissenen Tag und haben auch ein bisschen bessere Spieler und dann klappt es mit den ersten paar Pässen im Spiel dann auch nicht, dann sinkt dein Selbstbewusstsein und dann läuft so ein Spiel ganz anders. Und aufgrund dessen, ich bin mir sicher, wir werden eine hellwache deutsche Mannschaft am Mittwoch sehen von Beginn an. Ich hoffe, wir haben auch einen hellwachen Mesut Özil. Ich meine, ey, das war ja wirklich Augen oder? Vor dem Turnier haben alle gesagt, wenn der Typ ein Bombenturnier spielt, dann kann der auf ein Level mit Figo, Zidane, Messi und Ronaldo kommen. Also nix. Nix. Auch gut. Am Wetter? Auch gut. Philipp Lahm hat nach dem Spiel gesagt, das hat sich angefühlt wie in einer Sauna. Ja gut, ich meine, aus Wetter kann man es immer schieben. Das hatte ja während ihrer Klose auch gegen die Schweiz versucht. Beim 3-5, dass er gesagt hat, ja, das Wetter war. Also nein, ich nehme das Wetter nicht als Entschuldigung. Spanien, das ist ja auch immer relativ gutes Wetter. Ja, aber auch vor 2 Jahren hat da auch keiner gesagt, es liegt am Wetter, wo sie in Südafrika bei 3 Grad gespielt haben. Also, was hat's da, also, durch den Willen, da gibt's viel Schlimmeres. Ja, aber war Özil für dich keine Enttäuschung? Das gibt's ja gar nicht. Doch, Özil war für mich auch eine Enttäuschung. Aber eine Enttäuschung ist vielleicht zu viel. Es ist einfach eine Drucksache. Ich meine, Okay. Also ja, bei uns in der Gruppe, mit der ich gestern das Spiel gesehen habe, wir haben uns echt unisono gesagt, hier, wenn der Özil jetzt gegen Holland nochmal so abkackt, dann bin ich schon der Meinung, dass der Kroos ruhig mal von Anfang an spielen darf. Ja gut, ich halte von Kroos jetzt nicht unbedingt so viel als zentrale Person. Als Sechser oder wie? Ja, aber da brauchen wir niemanden. Außer Schweini rafft sich nicht oder kriegt seinen Arsch nicht hoch, der war gestern für mich die größere Enttäuschung wie Özil. Nee, Özil noch mehr, fand ich. Özil hat hin und wieder sein Können aufblitzen lassen und wie gesagt, Bringschuld. Das ist gut so. Das ist gut so. Da darf ruhig eine Enttäuschung sein. Wir haben gewonnen. Das ist für mich das Unwort des Jahres, Bringschuld. Unwort? Das Unwort des Jahres, ey, Alter. Sag mal, wie oft muss man denn bei jedem kleinsten Mini-Interview muss man denn Jerome Boateng voll labern? Hier, du bist jetzt aber in der Bringschuld, ne? Weil du hier mit der Gina-Lisa rumgeknallt hast. Ja gut, das verstehe ich auch nicht so ganz. Ich meine, Junge, Alter. Da müssen wir, glaube ich, nicht... Also ich, von mir aus... Jogi geht doch auch jeden Abend mit Hansi Flick ins Bett. Kannst du mir sagen, was du willst? Und mit seinem Bruder. Oh ja. Hast du das mal gesehen? Die beiden haben dasselbe Freundschaftsbändchen angehabt. Jogi und Hansi? Ja. Jogi und Hansi. Findest du die süß, die beiden? Ja, wenn ich die beiden Händchen halten in Thailand am Strand laufen sehen würde, würde ich sagen, ja, das passt. Das passt, ne? Ja, das passt. Was jetzt? Wobei ich sagen musste, Jogi Löw noch gestern in einem Interview wie heißt er? Schlag den Rabmann. Genau. Ist ja egal, vielleicht fällt uns der Name noch ein. Da hast du mal gesehen, was für ein Druck auf den herrscht, der war so fertig, wie wenn er selber da 90 Minuten auf dem Platz gestanden wäre und neben dem Schiedsrichter hergesprungen wäre. Der hat auch geistig, da war der weg, ne? Der hat nach Worten gerungen, der hatte manchmal so eine richtige Ausfallzeit, ne? Er saß da mit einem Mikrofon. Ja, hatte 2 Sekunden war Stille und dann ging es das weiter. Total unzufrieden eigentlich. Also da merkst du mal, was für einen Druck die selber gesetzt haben bei diesen Turnieren. Was sagst du dazu, Hummels und Mertesacker? Sag mal, das war doch völlig klar, dass Hummels spielt, oder? Jetzt hast du das im Fernsehen da aufgebauscht, dass Mertesacker die große Überraschung wäre, dass er nicht spielt? Der einzigste Grund meiner Meinung nach, Hummels nicht spielen hätte zu lassen, ist, weil er mit Dortmund zwar eine Riesensaison in der Bundesliga gespielt hat, aber sowohl in der National- wie auch in der Champions League absolut zweitklassig war. Das war für mich der einzige Grund zu sagen, okay, dann gibt man doch lieber dem Mertesacker den Vorzug. Und ich glaube auch, dass der Yogi dem Mertesacker den Vorzug gegeben hätte, wenn er nur einigermaßen fit gewesen wäre oder wenn er nur einigermaßen auf dem Stand gewesen wäre, wo Löw ihn gern hätte. Aber es kann einfach nicht sein, dass du 5 Monate lang nicht spielst und dann innerhalb von 14 Tagen. Absolut. Das funktioniert nicht. Der ist ein guter Fußballer, der Mertesacker. Aber du kannst halt nicht von 0 auf 100 in 14 Tagen, das geht nicht. Eventuell hat Merte auf der Bank jetzt live mitverfolgt, wie sein Stammplatz weg ist, ne? Ich meine, wenn Hummels diese Leistung bestätigen kann, jetzt in dem Turnier speziell, dann ist der Platz weg. Dann ist da Hummels und Bartstuber für die nächsten 5-6 Jahre gebucht. Ja, und wer hätte das gedacht mit Bartstuber vor 2 Jahren beim letzten Turnier, da noch der Sündenbock quasi nach dem Serbien-Spiel. Und wer hätte das gedacht, dass er 2 Jahre später so wie ein Fels in der Brandung da hinten drin steht. Und das Duo, das passt auch von den beiden. Also ich bin mir sicher, wenn jetzt Hummels nicht gespielt hätte, Mertesacker neben Bartstuber gespielt hätte, der Mertesacker hätte sich aufgrund seiner technischen Beschränkungen, die er normal einfach hat, niemals so ein Spiel einschalten können, wie es ein Hummels macht. Also ich fand das super, der Hummels, wie der aus dem Zentralen so ins Mittelfeld aufgerückt ist und sich mit nach vorne gearbeitet hat. Teilweise da reingeworfen in die Flanken und Schüsse, das ist ja Wahnsinn gewesen. Ich bin generell kein Hummels-Fan und auch generell kein Götze-Fan. Ich mag irgendwie es ist ein komischer Schlag Fußballer, ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht genau erklären, warum ich den nicht mag. Aber der Junge hat mich völlig überzeugt. Ich hatte ja im Vorfeld mit meinen ganzen Kollegen auf der Arbeit gesagt, dass ich die perfekte Aufstellung hatte für die Abwehr. Tobi, hör mal zu. Und zwar hätte ich gespielt mit Lahm rechts. Jetzt speziell auf das Portugal-Spiel würde es ja Sinn machen, ne? Lahm gegen Ronaldo, das ist ja schon. Das habe ich auch gesagt. Das war mein Argument, aber jetzt geht weiter. Und dann in der Innenverteidigung hätte ich auch mit Hummels wahrscheinlich gespielt und Bartstuber. Und links, jetzt pass mal auf, mein lieber Tobi, ihr werdet mich jetzt alle auslachen, ja? Da hätte ich den Contento noch mitgenommen. Nach dem Champions League-Finale kannst du mir nicht sagen, dass das eine Krampe ist. Ja. Der hat noch kein A-Länderspiel für Italien gemacht und hat auch einen deutschen Pass. Also. Tobi, sei mutig. Ja, hätte man machen können. Ist nicht ausgeschlossen. Wir hätten zumindest mal einladen können. Also ich glaube, es wäre sinnvoller gewesen. Ja, der ist doch allemal besser als der Schmelzer. Erstens das und zweitens hätte ich anstelle von einem Julian Draxler, bei dem eigentlich klar war, dass der nicht mit zur EM fahren muss. Aber das war ja das Ding, so alles mal reinschnuppern. Ja, das war aber, ein Schnupperkurs, kann man sagen. Aber er hätte doch lieber irgendwie gucken sollen, dass er auf Positionen noch was riskiert oder probiert, wo es fehlt. Ja, eben am Sturm und links hinten, ne? Im Mittelfeld hast du keine. Er ist ja nicht limitiert. Er kann ja 50 Leute mitnehmen. Eben, genau. Und so wie er vor 6 Jahren so wie er vor 6 Jahren Odonko aus dem Nähkästchen gezaubert hat, hätte er ruhig einen Contento oder wir können uns ja mal in den darauffolgenden Podcast überlegen, wen man noch rein theoretisch auf der Position mal ausprobieren könnte. Ja. Aber ich hätte lieber eher da was probiert. Wie gesagt, der Draxler, das war schön, dass der da mal reinschnuppern hätte können, aber im Endeffekt, ja, das hätten wir auch nach der EM noch machen können. Da hast du recht, ja. Da hast du völlig recht. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Grundsätzlich ihn weglassen muss man ja nicht, ne? Er kann ja noch mehr Leute mitnehmen. Du hast das ja bei Holland gesehen, da waren es ja, glaube ich, 37 Spieler, ne? oder 34. Ja, nee, ja waren es richtig viele. Ja, ich weiß nicht. Ja, der Schmelzer hat auch eine starke Saison gespielt, aber ich sehe ihn nicht in der Nationalelf noch nicht oder so. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich hätte auch auf jeden Fall definitiv Lahm rechts spielen lassen. Ich meine, jetzt im Nachhinein kann man sagen, Löw alles richtig gemacht. Boateng hat Ronaldo eigentlich mehr oder weniger ausgeschaltet. Grundsätzlich kannst du den ja gar nicht komplett ausschalten. Das geht ja nicht. Eben. Da hätte auch Dani Alves gegen ihn spielen können oder Christian Schulz von 96. Selbst der hätte ihn nicht ausschalten können. ja, da kommen wir später noch zu. Christian Schulz, freue ich mich. Domi, du Alter, warum bist du eigentlich Klubberer? Erzähl mir das nachher, das verstehe ich immer noch nicht. Bist du da geboren? Nein. Okay, da kommen wir später zu. Möchten wir noch was zu anderen Gruppen sagen? Ich meine, es gibt ja fast nur Hammergruppen bis auf die erste. Wir haben jetzt heute, glaube ich, das Spiel Spanien-Italien. Sehe ich das richtig? Um 18 Uhr, ja. Das ist ja der Wahnsinn, oder? Ich freue mich drauf. Und mein Geheimtipp, ich sage das gleich mal vorneweg, ist eigentlich immer Italien. Ich tippe immer auf Italien. Und ich glaube, dieses Jahr noch mehr wie sonst. Weil sie einfach... Sie haben ein starkes, junges Team mittlerweile. Ja, aber die ganzen Alten sind weg. Der Skandal. Der Skandal ist es doch. Du kannst mir nicht sagen, dass da nicht 2, 3, 4 Leute nachts abends ins Bett gehen und sich nicht in die Hose kacken. Italienische Verband weiß ganz genau, warum sie das Verfahren erst nach dem Turnier machen. Ja, aber ich glaube, dass da kommt es dann auf den Trainer drauf an. Oder auf die Teamchefs, auf das ganze Gespann, wie du mit den Leuten dann umgehst. Du brauchst dann ein Händchen für die Leute als Trainer. Wenn ich als Trainer weiß, okay, der Junge, das könnte sein, dass der irgendwie in Knast kommt oder dass dem einiges blüht. Ja. Aber ich brauche den jetzt die nächsten 3 Wochen. Da kommt es dann arg auf den Trainer drin. Absolut. Und 2006... Sara Prandelli, ne? Trainer von Italien. Genau. Ich sag nur, 2006 war es genauso mit Juve. Weißt du noch? Stimmt. Juve hat ja sogar abgestiegen, ne? Genau, die mussten, und da war das schon klar, während dem Turnier, dass ein Gianluca Buffon... Das ist auch bewusst, mein Lieber. vor jedem Turnier ist mein kleiner Skandal mit einem. Nee, ich glaube, das ist einfach so. Es liegt in dem Blut, glaube ich. Da können wir nichts dafür, das ist der Zufall. Obwohl, ja gut, ich meine, 2010 hätten sie es vielleicht auch gebraucht. Absolut, ja. Hätte es geholfen, dann wären sie nicht gegen die Slowakei rausgeflogen. Was sagst du? Sagst du wirklich, Italien gewinnt gegen Spanien? Also ich glaube nicht, dass sie verlieren. Ich glaube nicht, dass sie verlieren. Weil ich auch zu den Spaniern, ich glaube, jeder sagt's und ich kann mich da eigentlich fast anschließen. Ich glaube, die Spanier sind satt. Vielleicht täusche ich mich auch. Wirklich? Ja. Ja, vor allem, weil sie mit einem Carlos Puyol, dem unscheinbarsten Spieler auf dem Platz eigentlich von Spanien, aber von meiner unscheinbarsten Spieler, guck dir die Frisur an. Ja gut, aber nur, das hatte Carlos Valderrama früher auch von Kolumbien. Also, und Effenberg hatte auch meinen Titel in der Farbe. Darum geht's gar nicht. Optisch vielleicht fällt am meisten auf, aber ich hatte mal das Glück, kann ich an der Stelle sagen, vor 2 Jahren ein El Clasico zu sehen in Madrid. Nee, ist nicht dein Ernst. Doch, da mein alter Herr hat den runden Geburtstag und wir haben ihm zum Geburtstag ein Spiel seiner Wahl geschenkt. Und er wollte schon immer mal in Santiago Bernabéu nach Madrid gegen Barcelona. Und dann habe ich das möglich gemacht und dann sind wir da das Wochenende hin. Und das Spiel hat Barcelona im Nachhinein 2-0 gewonnen. Und ein Puyol ist spielerisch am wenigsten aufgefallen, aber trotzdem war er von seiner Präsenz her war er wahnsinnig wichtig für das Team. Wann war das? Welches Jahr? 2010. Also da war Messi schon da, okay? Messi war schon da. Ibrahimovic hat damals noch gespielt. Ja. Das war das Jahr, bevor im Endeffekt dann Özil und Khedira nach Madrid gegangen sind. Und ich muss sagen, Puyol riesen präsent auf dem Platz. Meiner Meinung nach, obwohl er da auf der rechten Verteidigerposition da eigentlich nicht so ins Geschehen eingreifen kann, aber das passt. Das ist ein Mann, auf den kannst du dich verlassen und aufgrund dessen, weil der nicht dabei ist, und auch ein David Villa, der immer in Turnieren groß aufgespielt hat, der diesmal fehlt. Ich kann mir nicht vorstellen, Spanien ist nicht auf meiner Liste, da kommen noch ein paar andere eigentlich vor. Ja, du hast doch immer noch Fabregas und David Silva, ne, von City und so, du hast doch da immer noch unfassbare Qualität. Ich sag nicht, dieser Jesus Navas, glaub, von Sevilla. Das sind alles Top-Leute, alle Weltklasse-Leute. Definitiv, das bestreite ich gar nicht, aber es muss halt dann trotzdem passen. Da hast du recht. Und wenn, ja, wenn so ein wichtiger Baustein wie der Puyol hinten und der Villa vorne fehlen, wie gesagt, vielleicht täusche ich mich auch, ich bin ja kein Prophet, ich meine, ich habe selber nur Kreisklasse gespielt, ich kann jetzt hier nichts behaupten, ich bin hier der große, der Fachmann und weiß, was da abgeht, aber mein Gefühl sagt mir, dass Spanien nicht übers Viertelfinale rauskommt. Oh, das ist eine Ansage, das ist eine Ansage. Ja. Also siehst du Italien als Gruppenersten? Ja. Wen haben wir noch? Irland und Kroatien, gell? Absolut. Ja, also Irland ist eigentlich kein Ding. Kroatien kann eine Überraschung werden und wird sich mit Spanien, glaube ich, um den zweiten Platz duellieren. Aber dann geht's, wer ist dann in der Gruppe D? In der Gruppe D ist England, Frankreich, Ukraine, 10 Points und Schweden. Okay. Zlatan, die One-Man-Show, Ibrahimovic. Da hast du auch alles schon vergeben, oder? Ich würde mal sagen, Frankreich erster, England zweiter. Siehst du es anders? Ich würde es auch so sehen und ich glaube, dass dann Frankreich Spanien im Viertelfinale rauskickt. Deswegen sage ich, dass er nicht über das Viertelfinale rauskommt, weil Frankreich ist mein Geheimfavorit. Meiner auch. Wenn ich eine Liste aufstellen würde, würde ich ganz vorne definitiv Italien, Frankreich und Deutschland. Und Deutschland. Vielleicht die England auch sehr stark, auch wenn da gerade alle irgendwie ihre Familienmitglieder verlieren und sonst irgendwelche Scheiße am Hacken haben, aber auch England ist stark. England ist immer stark, aber ja gut, kann natürlich sein. Wir haben noch kein Spiel von denen gesehen, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Allein vom Mittelfeld bei den Franzosen mit Ribéry und Nasri, das ist eine Ansage. Ja. Und dieser Stürmer da von Frankreich, Giroud, Olivier Giroud, der auch zu Bayern irgendwie kommen soll und jetzt irgendwie wohl doch nicht mehr. Das sind alles gute Dinger und auch Benzema ist ja, geht immer, also das ist schon eine qualitativ mit die beste Mannschaft, mit Deutschland und Spanien, glaube ich, ne, von den Namen her. Ja, ja. Das hast du bei Italien zum Beispiel nicht, da hast du nicht die großen Namen, da sind ja deine Nestas und Co., die sind ja alle, glaube ich, gar nicht mehr dabei, ne? Na, ich glaube, da ist, ja, die sind, glaube ich, alle schon weg. Also es gibt noch einen Buffon natürlich und ein Pirlo ist immer noch mit dabei. Wie alt ist Pirlo eigentlich? 40? 42? Wahrscheinlich, es fehlt nicht mehr weit bis dahin, glaube ich. Also ja, aber der kann im Zentrum halt, der muss nicht viel laufen im Zentrum, der kann die Bälle immer noch gut verteilen, das kann der immer auch mit 45 noch. Der spielt so wie Schweini in seinen Mitzwanzigern, ne? Ja, genau. Ja. Und dann gibt es halt so Leute wie den Balotelli von Italien, wenn der sich am Riemen reißt, wenn der Trainer ihn in den Griff kriegt. Unfassbar dann sympathisch, oder? Ist der sympathisch, der Balotelli? Ja, hat vielleicht ein bisschen Probleme, wenn man sich mal ein T-Shirt anziehen muss, aber solange jemand hat, der das für ihn macht, kann man, glaube ich, auf dem Platz dann alles geben. Ich glaube, das Video müssen wir dann bei einem Artikel verlinken hier. Du meinst das Video, wo er sich dieses Leibchen anzieht, ne? Ein Traum, oder? Man kann es immer wieder anschauen. Großartig, ja, da sieht man, dass der Typ... Nee, da widerlegt Mario Balotelli aber auch, dass Fußballer nicht unbedingt dumm sein müssen, ne? Nein. Also er widerlegt es absolut und Balotelli ein großartiger Typ. Er hat ja auch immer ein T-Shirt drunter. Wenn er ein Tor schießt, dann zeigt er das und da steht immer Why Always Me drauf. Weil es ja immer so heißt, dass Balotelli alles abkriegt, aber kann ich gar nicht verstehen. Ich finde auch, er ist da zu Unrecht immer an der Position, diese ganzen Schmährufe von den Fans abzubekommen. Ja, was sagst du zu der Ukraine? Ja. Es spielt auch mit, meinst du? Ja, es ist dabei, es ist mit Gastgeber, aber ich glaube, also es würde mich überraschen. Aber du weißt, wer mitspielt? Sheva Shevchenko? Ja, und auch Timoschuk, ich weiß. Gefühlte 60 ist er, glaube ich, und er ist dabei. Er ist wirklich dabei. Ja gut, er hat es auch immer noch drauf. Also mit der Masse. Ja gut, ich meine, im Vergleich zu den anderen. Ja, da ist halt, ich kann es doch nicht sagen, mit der Ukraine habe ich mich gar nicht beschäftigt. Weil, nee. Außer, dass sie in Stadien von der Ukraine spielen und immer wieder mal einen Hund verbrennen oder so. Würde ich nichts über Ukraine eigentlich sagen. Nee. Wie gesagt, Timoschuk, glaube ich, die einzige, ich hätte fast gesagt, schillernde Figur in dem Team, aber... Ja, ich glaube, das... Von den Torwerten bis zum Mittelfeld, da ist eigentlich nicht wirklich was dabei. Guck mir das gerade an hier und wenn ihr Zuhörer das besser wisst, dann macht doch selbst einen Fußball-Podcast. Genau, da schaltet ab und geht zu Sky, da habt ihr die Jessica irgendwie, wie sie heißt. Genau, und habt da die Kate Atbo, ja? Sie macht ihren englischen Akzent. Ich denke, ich habe mir mal gedacht, sie ist Holländerin. Kennst du Kate Atbo? Von Sky Sport News HD? Ja, ich kenne sie, ja. Aber nicht persönlich, glaub, aber. Den Beruf verfehlt, ne? Die könnte, glaube ich, eher für andere für Filme machen. Na gut. Tobi, war es das mit der EM? War es das mit der EM? Weiß ich nicht. Ja, kann. Denke schon, oder? Nein, haben wir die Mannschaften so im großen durch, die Gruppen haben wir durch. Vielleicht treffen wir uns mal nach der Vorrunde nochmal. Und, schön. Und werden dann ein kleines Feedback abgeben zu der ganzen Geschichte. Warum nicht? Aber ich glaube, ja. EM ist vorerst mal an ACTA gelegt. Das war das Hauptthema. Und jetzt kommen wir, glaube ich, ein bisschen. Jetzt könnt ihr abschalten, jetzt wird es nicht mehr interessant. Denn jetzt geht's um uns. Tobi, du bist auch, wie ich, Fan von zwei Mannschaften. Dein Herz ist auch gespalten, ja. Bei mir ist es der Fall, dass ich ja nun Hannoveraner bin und deswegen auch Hannover 96-Fan bin. Und aber als ich mit 5 Jahren damals das Fußballspielen erlernte, da war ich schon immer Bayern-Fan. Und das hat sich irgendwie jetzt bis zu meinem 26. Lebensjahr so gehalten und ich bin jetzt einfach Hannover und Bayern-Fan gleichermaßen. Vielleicht ein bisschen mehr Bayern-Fan, aber bei mir schlagen auch zwei Herzen in meiner Brust. Und bei dir ist es ja ähnlich, ne? Nö. Bei dir ist es nicht ähnlich. Genau. Nee, eigentlich. Also ich wohne in der Nähe von Stuttgart, wie man vielleicht an meinem Slang hört. Aber ich bin definitiv kein Stuttgart-Fan. Ich gehe halt aufgrund dessen, weil es halt nahe liegt, wenn ich mal ins Stadion gehe, dann meistens nach Stuttgart, weil es nur ein paar Kilometer sind. Aber im Grunde genommen, mein Herz schlägt eigentlich rot-schwarz, schwarz-rot. Warum? Ganz einfach, es ist eine Familientradition. Das ist schön, ja. Es ist eine reine Familientradition. Eine reine Familientradition. Nein, meine Eltern, meine Großeltern kommen aus einer Region, wo es gleich weit weg ist, geografisch nach Nürnberg, nach München, nach Frankfurt oder nach Stuttgart. Und als mein Großvater... 1860 genommen? 1860 gab es damals, glaube ich, gar nicht, oder war nicht? Ich versuche es kurz zu erklären. Als mein Großvater im zarten Alter von 1910 geboren wurde und dann, ja, gerade angefangen hat, ein Teenager zu werden, war damals der erste FC Nürnberg das Nonplusultra in Deutschland. Also Nürnberg war quasi in den 20er Jahren das, was Bayern seit 30 Jahren ist. Ich glaube, sie haben von 10 Meisterschaften, haben sie, glaube ich, 6 oder 7 gewonnen. Und und deswegen hat sich einfach so ergeben, dass mein Großvater damals, unser Alpha-Tier, sich dann auf die Nürnberger Seite geschlagen hat. Und das hat sich einfach auf seine Söhne und auf deren Söhne dann weitergeleitet. Und deswegen hat sich das auch bei mir so entwickelt. Ich habe es mal versucht, die Farben zu wechseln, als ich dann mit 8 Jahren das erste Mal im Stadion war und bis zum 14. Lebensjahr, glaube ich, 4-mal abgestiegen bin mit Nürnberg, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist doch Stuttgart gar keine so schlechte Adresse, weil die haben immer international gespielt und waren einfach auch immer in der ersten Liga. Ich habe es dann ungefähr 4 Stunden oder so probiert und es hat nicht funktioniert. Und seitdem bin ich halt ein Fahrstuhlkandidat. Ja. Und deswegen, ja, ist ich ein reiner Klubberer. Ein reiner. Das ist schön, das freut mich, dass du so traditionsbewusst bist. Der erste FCN ist ja auch ein absoluter Traditionsverein, ne? Die Klubberer. Ja, klar. Aber so den richtigen, sage ich jetzt mal, Sympathen. Doch, ihr hattet doch da diesen maximal pigmentierten. Süleyman Sane. Nee, die Davi meine ich. Ach, du meinst jetzt aktuell? Genau. So maximal ist er, glaube ich. Ich glaube nur so 3/4, oder? Ja, so halb, so ange, so Vollmilchschoko, ne? Ja, genau. Ist der jetzt eigentlich noch bei euch unter Vertrag oder hat er auch irgendwie, ist er ausgeliehen oder was weiß ich? Naja, aufgrund finanzieller Probleme macht es Nürnberg ja seit Jahren so, dass sie einfach irgendwelche Spieler ausleihen, Junge, sie gut ausbilden und sie dann nach einem Jahr wieder zu ihrem Verein zurückschicken. Und das war bei Didavi dieses Jahr auch. Wir haben ihn für ein Jahr ausgeliehen. Was ich sehr cool finde, weil Didavi kommt aus meinem, ich sag mal, Geburtsort. Also Didavi ist gebürtiger Nürtinger und ich bin bis vor 3 Jahren in Nürtingen oder war ich sesshaft in Nürtingen. Also finde ich ganz cool, eine ganz coole Geschichte. Ist das ein Deutscher? Muss ja, ne? Also kann er für Deutschland spielen? Der darf für Deutschland spielen, ja. Der dürfte für Deutschland spielen. Könnte man auch mal als Linksverteidiger probieren. Ja. Ist zumindest ein Linksfuß. Unfassbar torgefährlich auch, der Junge, ne? Hat sich so, hat einfach auch einen Lauf gehabt. Also, der, in der Vorrunde war er viel verletzt und als er dann wieder fit war, gab es ein paar Zweifel, ob der was wird, aber dann hat er sich einfach, ja, in den Lauf gespielt. Wie es halt so ist, ich bin gespannt. Jetzt hat er sich ja wieder böse verletzt. Ja, ist das so? Ja, da fehlt ein halbes Jahr. Da, wie nennt man es? Nicht Arthrose, aber ein Knorpelschaden. Es hat sich leider im zarten Alter von 22 ein Knorpelschaden bei ihm entwickelt und er fehlt jetzt leider erstmal ein halbes Jahr. Und ob er sich dann wieder zurückkämpfen kann in Stuttgart, warten wir da. Ach, er wechselt fest zu Stuttgart wieder, ja? Ja gut, er war ausgeliehen. Er war ausgeliehen. Und er musste auch wieder zurück. Also der Martin Bader, der Manager von Nürnberg, hat versucht, ihn zum Bleiben zu überreden und er wollte eigentlich auch, aber vertraglich ist es einfach nicht möglich gewesen. Vielleicht mit einer hohen Ablösesumme oder so, weil sein Vertrag läuft nur bis 2013. Aber der VfB ging da halt nicht drauf ein. Man hat es auch letztes Jahr schon probiert mit Julian Schieber, den Nürnberg ja auch ausgeliehen hat für ein Jahr vom VfB. Ja, das ist halt auch weg, ne? Und ja, ich meine, im Endeffekt hat es sich gelohnt. Der war dann auch erstmal ein Vierteljahr verletzt, als er von Nürnberg wegkam. Irgendwie machen wir die ganze Stuttgart ein bisschen kaputt, aber ist ja nicht so schlimm. Und ja, hat dann zwei, drei gute Spiele gemacht. Eins davon gegen Dortmund, der gute Julian. Und jetzt geht auch, so wie es aussieht, nach Dortmund. Ja, ist auch ein komischer Transfer, ne? Weiß nicht, also Dortmund muss was machen auf der Position, weil hinter Lewandowski hatten sie ja Barrios, aber wie wir heute gesagt haben, China für den guten Lukas mit viel Geld. Da ist dann Julian Schieber. Wer für Dortmund? Gut. Für Julian Schieber? Weiß ich nicht. Weil er will ja eigentlich weg vom VfB, weil er nicht das Vertrauen bekommt von Bruno Labbadia, weil er sich nicht so wohl fühlt. Ob das in Dortmund anders wird mit Lewandowski, ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, das glaube ich auch nicht. Und mit zwei Spitzen werden die guten Dortmunder ja eh nicht spielen. Also nee. Wird da erstmal sitzen. Aber ich glaube, man kann ihn noch immer noch einholen, oder? Ich meine, sie haben die letzte Saison, die Meistersaison, mit nur zwei Stürmern gespielt und sie hatten das Glück, dass Lewandowski sich nicht verletzt hat. Ich glaube nicht, dass Barrios, wenn er mal die Chance hatte, ich meine, er hatte sie ja am Ende der Saison ab und zu die Chance zu spielen, ob er da so eingeschlagen wäre und ob er da irgendwie die Kohlen so aus dem Feuer geholt hätte. Aber du musst doch mindestens drei Stürmer haben am Start, also drei relativ ebenwürdige. Du meinst so, wie Spahn jetzt die Saison im Endeffekt macht? Ja, ich bin gespannt. Was machen sie? Ja gut, Pizarro ist ja schon fest verpflichtet. Pizarro ist ja vor allen Dingen schon mal verletzt. Das können wir schon mal festhalten. Ja, das ist sauber. Das ist ja schon mal eine Ansage. Jetzt Pedersen noch nicht abgegeben. Würde ich auch nicht machen. Ich würde ihn verleihen, irgendwie an Nürnberg. Ja, für ein Jahr oder so. Wäre das mal ein Transfer? Wäre gut, fände ich gut. Ich mag den Pedersen. Nürnberg war ja, als er damals von Cottbus zu Bayern ging, auch ein dran. Aber er hat einfach da dann die Wahl gehabt zwischen Tartanbahn im Easy Credit Stadion oder Allianz Arena vor Uli Hoeneß. Da würde ich auch Uli Hoeneß bevorzugen. Wer ich kenne Nürnberg. Und ich fände es gut, weil Nürnberg hat keinen Stürmer. Sie haben diesen Tomáš Pekar, den Tschechen, der auch im Aufgebot ist von Tschechien. Aber es ist noch ein junger, bisschen ungestümer Kerl. Und hat er sich nicht verletzt in der Saison. Aber wenn es ihm passiert, dann hat Nürnberg da keinen zweiten Mann. Die müssen da was machen. Da wäre das ein Pedersen. Es würde ja im Prinzip auch in euer Beuteschema passen, ne? Einen guten perspektivischen Spieler ausleihen, ne? Ja, gut, ich meine, ich sag mal so, der letzte Abstieg von Nürnberg war 2008. In dem Jahr hatten sie die beste Mannschaft, seitdem ich Nürnberg bin, denn vom Kader her. Hat halt nichts gebracht. Und seitdem sie jetzt auf diese Schiene fahren mit, wir leihen uns Spieler aus. Die Spieler müssen sich in diesem Jahr, wo sie bei Nürnberg sind, beweisen, damit sie dann sich eventuell für andere Vereine stark machen, weil sie oder dann, wenn sie nach dem Jahr zurückkommen, wieder in dem alten Verein Fuß fassen wollen. Und das hat bisher wunderbar funktioniert. Vielleicht ist es auch eine Geldfrage. Ich meine, Nürnberg hat jetzt zwei Jahre lang die Chance gehabt, bis zum letzten Spieltag eigentlich fast noch ins internationale Geschäft zu kommen. Wenn es mal klappt, dann kann man sich mal vielleicht auch mal einen ausleihen mit einer Kaufoption, wo man sich dann noch leisten kann. Aber wir müssen kurz noch mal einwerfen, dass in den kommenden Ausgaben, die nächste Ausgabe wird, denke ich mal, wieder sehr EM-lastig, aber dann, wenn es dann zum normalen Flow kommt und wir über die Bundesliga reden, was ja dann unser Kernthema sein wird, da werden wir nicht über FC Bayern, Hannover 96, Nürnberg und Stuttgart reden, das ist ja ganz klar. Wir reden dann über alle. Wir wollen jetzt nur mal kurz euch nahelegen, für was unser Herz schlägt und keine Angst, wir reden auch noch über Naja, gut. VfL Wolfsburg, will man über die reden? Wir können sie mal erwähnen, wenn irgendwas ist oder so. Wir können sie ja mal immer so am Anfang erwähnen, dass wir sie erwähnt haben. Ja, wenn Felix Magath einen Satz neuer Medizinbälle gekauft hat, dann können wir das ruhig erwähnen. Absolut, ein Satz neuer Medizinbälle für 65 Millionen Euro. Der wird ja wohl auch wieder aufrüsten, also bin ich mir sicher. Immer. Das, ich glaube, das ist. Er hat ja auch irgendwie. Habe ich bei irgendeiner Übertragung vorhin gehört oder gestern, dass er da irgendwen wieder verpflichtet hat von der EM. Glaub einen Russen sogar, oder? Man weiß es nicht. Man weiß es auch nicht. Wenn man Halbwissen hat, dann sollte man lieber die Klappe halten. Eben. Aber gibt es denn trotzdem noch irgendwelche Gerüchte? So eine Gerüchteküche, Segmentzone finde ich auch immer ganz lustig. Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Tagen das Interview in der Sportbild von Thomas Müller gehabt, in dem er gefragt wurde, was er denn von dem Interesse Inter Mailands halten würde, ob das für ihn in Frage kommen könnte. Da hat er gesagt, natürlich ist erstmal nur die EM wichtig für mich, aber ich höre mir auf jeden Fall alles an. Und das ist ja schon mal eine Ansage, ne? Ja gut, ich meine, ich glaube, er hat auch noch dazu gesagt, dass jeder weiß, und ich glaube auch wir wissen es alle, dass sein Herz im Endeffekt für Bayern schlägt. Ich meine, ich glaube, seitdem er neun ist der, glaube ich, bei Bayern. Dass der da jetzt nicht einfach von heute auf morgen sich zu einem Wechsel entscheidet, das wäre unzubefinden, und ich glaube das auch nicht. Aber gut, Fakt ist doch, dass es auf seiner rechten Flügelseite, und die ja sowieso erst so von Robben blockiert ist, er dann ins zentrale offensive Mittelfeld rutschen muss oder ganz woanders hin. Und das wird ja immer enger da, ne? Sie haben jetzt, anscheinend sind ja jetzt Robben und Ribéry toi fit über eine lange Zeit, und wir hoffen natürlich alle, dass es so bleibt, also ich zumindest. Aber sie haben jetzt natürlich Shaqiri verpflichtet vom FC Basel. Ein absoluter Perspektivspieler, in der Schweiz Spieler des Jahres geworden. Und das bestärkt ja jetzt nun das Gerücht, dass er vielleicht zu den Mailändern wechseln könnte. Gut, genau deswegen hat er das ja auch gesagt. Ja, ich glaube, spielt auch recht. Gut, klar, ich meine, Thomas Müller darf sich da auch Gedanken machen. Das, wenn eine Mannschaft wie Inter Mailand Interesse an ihm hat, warum soll er sich das nicht anhören? Ich meine, wie du gerade schon gesagt hast, er hat ein, zwei Leute vor sich, und diese Saison hat er nicht viel gespielt und war auch von der Leistung her immer durchwachsen, sage ich mal. Erst gegen Ende der Saison hat er sich wieder gefangen. Tore geschossen? Ja. Ich meine, er hat nicht viel gespielt, deswegen geht es da noch. Aber es war nicht der Thomas Müller, den wir quasi 2009, 2010 sehen durften. Und vielleicht wird es Zeit für ihn, dass er sich noch was anderes sucht. Und gut, wie gesagt, Inter Mailand, das kann man nicht einfach so ignorieren, wenn da ein Fax in deinem Faxgerät liegt, dass du dann sagst, ach ja, will ich nicht sehen, weil da geht dann schon auch was. Natürlich, wenn er wechseln sollte, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich glaube nicht, dass Bayern, wenn sie doch auffrischen wollen oder im Kader noch mehr Leute reinpacken wollen, dass sie dann auf einmal Thomas Müller gehen lassen. Wir müssen auch der Breite ein bisschen stärker werden. Wir haben den kleinsten Kader der Bundesliga. Wusstest du das? Ja gut, ich meine, ja, seid selber schön, wer einen Breno zu Lazio rumgehen lässt. Ich halte viel von Breno. Ach komm. Ich halte viel von Breno, aber nicht bei Bayern. Breno war ja auch einer von diesen Leihkandidaten, die Nürnberg mal hatte. Und das war bei Bayern, passt er vielleicht nicht rein. Vielleicht bei euch war der wirklich nicht absolut solide. Das war der stärkste Abwehrspieler, den wir, glaube ich, in 20 Jahren hatten. Und er hat im Endeffekt nur 9 Spiele gemacht. Aber er war so unser Mats Hummels. der reine Mats Hummels. Holger Badstuber. Ja. Komm, Holger, spielstärker. Ja, aber Breno ist spielstärker. Er ist halt auch ein bisschen waghalsiger. Er geht ein bisschen mehr Risiko ein. Aber das macht ein... Meinst du, er hat das Lucio-Gen ein bisschen, ja? Ja, aber er ist technisch stärker wie Lucio. Also, meine Meinung. Er wird ja bei uns nicht mehr froh, das ist ja der Fakt. Und lass ihn gehen. Wir haben jetzt Dante geholt. Und der ist ein gestandener Bundesligamann. Der kann auf jeden Fall den Van Beuten unter Druck setzen, und das, wir brauchen ja jetzt ein bisschen mehr Konkurrenzkampf. Ich sehe zwar Holger Badstuber und Jerome Boateng bei uns immer noch als absolute Bank in der Innenverteidigung, aber wenn sich da mal ein oder zwei Leute verletzen, hast du ja gesehen, dann muss da direkt ein Timoschuk aushelfen, und dann haben wir da wieder Schwierigkeiten, dann fehlt da im Mittelfeld da der Luis Gustavo, wenn der auch mal in die Zentrale muss, in die zentrale Abwehr. Nee, das ist alles mir zu dünn besetzt, und man sollte jetzt auch diese ganzen Typen mal rausschmeißen, wo man immer denkt, ach, die könnten mal und die haben das Potenzial, diese ganzen Pranjitsches und wie sie alle heißen, die können ruhig alle mal weg. Das ist alles nichts Halbes, nichts Ganzes. Wobei ich sagen muss, es ist ein bisschen schade, dass sie den Olic haben gehen lassen, weil Olic... Ja, natürlich. Olic, super sympathisch. Ja, auch eine Kampfsau, der absolut bringt immer alles. Ja, eine reine Kampfsau. Ey, komm. Was ist das für eine tragische Figur, oder? Er ist ja jetzt 6 Wochen verletzt wegen einem irgendwas und er kann die EM nicht spielen. Das ist ja wohl super hart. Ja, ist schade. Aber noch, also ich mochte ihn, bis ich rausgefunden habe, dass er nach Wolfsburg geht. Ja, wirklich. Wolfsburg ist so echt der Schlund der Hölle. Der verdient 6 Millionen im Jahr anscheinend in Wolfsburg. Da würde ich mir das dann auch vielleicht überlegen. Der verdient 6 Millionen bei Wolfsburg? Anscheinend hat's mal, habe ich natürlich auch mal irgendwo gelesen. Ich habe den Vertrag nicht gesehen, aber anscheinend. Wie viele Spitzen eigentlich? Keine Ahnung, ich glaube, die spielen. Ich sehe doch immer so über Zukunft, statt nur rum, Ehren. Felix Magath, der Alter, der spielt mit 5 Stürmer, 5 Abwehrspieler. Hey, wer mit Medizinteil noch trainiert, der spielt auch 5-5-System. 5-5, ja. Da hast recht. Haben wir sonst noch irgendwelche News? Wie sieht's denn bei Stuttgart aus? Stuttgart hat den Berliner Torhüter verpflichtet. Ich glaube, das weiß aber auch jeder. Kann man noch machen. Ja, ist ein guter Perspektivspieler. Ist, glaube ich, okay. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich noch gehört habe. Ich glaube, die müssen sehr, sehr sparen dieses Jahr. Der Bobic hat strenge Vormaßnahmen oder Vorgaben. Wir haben auch eine Truppe beisammen. So, natürlich mit dem Schieber, das ist natürlich das war jetzt bei Nürnberg, ne? Ja. Hat er nicht auch mal bei Stuttgart gespielt? Schieber? Ja. Ja, doch, klar. Der war von Stuttgart ausgeliehen für ein Jahr und ging dann 2011 wieder zurück nach Stuttgart. Okay. Hat ein gutes Spiel gemacht in Dortmund bei diesem sensationellen 4:4 an einem Freitagabend. Genau, ja. Von da gesehen. Und von da das Spiel des Jahres in der Bundesliga. Ja, ich glaube, das können wir in unserem ersten Podcast gleich mal sagen. Bestes Spiel des letzten Jahres, 4:4, auch in Stuttgart dabei war. Absolut. Naja. Schlimm. Ich habe nur eine kleine. Jahres war Bayern gegen Dortmund. Das Rückspiel. Bayern gegen Dortmund. Weiß ich auch nicht. Man hat gelöscht. Habe ich nicht gesehen, weil parallel zu Nürnberg Schalke 4:1 weggehauen hat. Da, das war mein Highlight an dem Abend. Ja, also nochmal zur Information. In den nächsten Sendungen wird es nicht so lastig sein, dass wir nur unsere favorisierenden Mannschaften jetzt irgendwie bequatschen, aber ist jetzt nun mal so. Ja, über Hannover kann ich nicht viel sagen, weil der einzige Transfer, der wichtig war, oder die einzige Verpflichtung, die absolut wichtig war, das war Schmadtke. Er ist geblieben, seine Familie kommt hierher und das ist der wichtigste Mann bei uns. Mehr braucht man nicht sagen. Für mich einer der besten Manager der Liga. Mag ich auch, weil ich finde, dass Slomka da auch gehörigen Beitrag dazu ja, geleistet hat. Ja, weil der Slomka jetzt auch gehörig an Kredit verliert, weil er weggehen will. Ja gut, bei Schmadtke hieß es ja auch, dass er weggeht. Naja, nee, er wollte ja nicht gehen. Er hat ja gesagt, er hat massive familiäre Probleme. Ja, okay. Deswegen macht er jetzt auch, glaube ich, irgendwie noch die letzten Vorbereitungen für die Transfers in diesem Jahr und wird dann für eine, in Anführungsstrichen, längere Zeit sich komplett ausklinken aus Hannover 96. Und für einen Monat oder so ist er dann gar nicht mehr ansprechbar und kümmert sich nur um seine Probleme. Er war auch bei 90-11. Eine tolle Sendung bei Sky. Und da war der wirklich angeschlagen und mitgenommen, als sie ihn darauf ansprachen, was da los ist. Und er konnte auch nichts sagen. Er wollte nichts sagen, weil es so wirklich was Ernstes ist. Muss auch und nicht. Ich glaube ihm das so. Ja, da wird was vorgefallen sein. Er war schon früher ein Sympath, Jörg Schmadtke, als Torhüter noch und ist es immer geblieben. Also ja, doch, toller Typ. Da haben sie einen guten Mann, die Jungs, ja. Ja, aber Slomka auch. Ich habe mit ihm mal gesprochen tatsächlich. Ja. Bei uns in einer kleinen Stadt, in der ich hier wohne, haben sie mal ein Spiel gehabt. Gegen 96 und durfte ich mal kurz mit ihm Smalltalk halten und auch ein absolut toller Mann, oder? Wir haben es ja jetzt auch gesehen, das wusste ich gar nicht, dass der jetzt auch bei der ARD oder ZDF, ich weiß es nicht, da so ein Fachmann ist. Ja gut, er hat halt Ahnung. Die wissen, absolut, er ist ein Partner, hat Ahnung, aber mach mal lieber hier 96 wieder fit. Ja. Ja, oder nicht? Gut, ich meine, warum wieder fit? Ich meine, ist ja nicht so, dass sie irgendwie... Nee, also er muss... Wir wollen jetzt auf jeden Fall das dritte Mal in die Euroleague und da möchte ich bitte, dass wir eine schöne Mannschaft beisammen haben. Und ja, Ich glaube, das kriegen sie hin. Und es wird ja immer mehr das Gerücht groß, dass der gute Herr Slomka, bei uns in Hannover heißt er übrigens der nette Herr Slomka, weil er immer so nett ist. Er ist ja nett, er ist ein reiner Netter. Netter geht's ja gar nicht. Dass er den guten Jupp Heynckes beim FC Bayern München beerben soll. Was hältst du denn davon? Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist zu nett dafür. Meinst du wirklich? Ja, Mirko Slomka bei Bayern München könnte funktionieren. Ich habe mir die Woche mal überlegt, wen ich mir vorstellen könnte als Trainer bei Bayern. Und ich komme immer wieder auf den Namen Mourinho. Ich weiß nicht warum. Ich fänd sensationell José Mourinho bei Bayern München. Ja, absolut. Ich meine, Superlativen gehören nun mal zueinander, aber was hältst du von Pep Guardiola? Paul Breitner hat mal so ein kleines Business-Sheet vorbereitet. Das habe ich von der Münchner Schickeria mal gelesen im Internet, und da in dem Text, den er vorbereitet hat, hat er, also der Text sollte an Pep Guardiola persönlich gehen, und da drin stand, dass er in dem Jahr Pause, das jetzt Pep Guardiola macht, er vom FC Bayern München Deutschlehrer gestellt bekommt und jetzt ein Jahr lang Zeit hat, Deutsch zu lernen, um dann Jupp Heynckes zu beerben. Gut, könnte rein theoretisch auch passen. Ich meine, vom Stil her, gut, Barcelona ist nochmal vielleicht ein spielerisch stärkeres Kaliber wie jetzt Bayern, aber vom Ding her könnte das schon auch passen. Ne? Ja, Pep Guardiola. Das war eine Ansage. Wäre schon auch was, ja. Das wäre eine Ansage. Hast du noch irgendwelche wichtigen weltbewegenden Facts oder? Ja, ich hab noch einen, und zwar muss ich mal kurz applaudieren. Tahiti ist Ozeanienmeister. Nein! Doch, sie haben sich durchgesetzt gegen Neukaledonien. Ach. Und dürfen jetzt somit für die Qualifikationsrunde zur Weltmeisterschaft 2014 fahren. Also, Tahiti. Auf nach Brasilien. So sieht's aus. Mein Favorit jetzt schon mal. Hast du das Spiel gesehen? An mir ist es irgendwie vorbeigegangen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht mal, ob es deine Kamera dabei war bei diesem Spiel. Ob es da überhaupt eine gibt? Ja. Ja, das kann ja auch sein. Ja. Strom haben sie schon, oder? In Tahiti, ich glaube. Ja, gehe ich von aus, also bitte. Großartiges Schwelenland. Nein, gerne. Also, vor allem wusste ich, wir sind wirklich globale Fußballfans, wir verfolgen jede Liga. Wir gucken auch so gut wie jedes Spiel jeder Liga. Natürlich. Wir haben unseren Arbeitsplatz niedergelegt mittlerweile und sind eigentlich nur noch vor dem Computer, PC, Fernseher. Genau, wir haben ja mehr, also bei mir ist es zumindest so, ich habe mein Büro ausgekleidet mit Fernsehern. Auch der Boden ist komplett planiert mit Fernsehern und ich gucke jetzt alle Ligen im Livestream nonstop gleichzeitig. Und am Tagesende dann nochmal die Highlights. Alle Spiele, alle Tore, ja. Mit Jessica Stratmann, so heißt sie. Kastrop. Stratmann, den ziehst du dir doch immer abends rein. Nee, das war Strohmann. Ja, auch. Ist nicht Jessica Kastrop? Heißt ich das? Heißt mir, das ist doch die alte mit Olli Pocher bei Samstag Live bei Sky. Ja, wie heißt die? Kastrop, die den Ball an der Rübe gekriegt hat. Ja, genau, das war die beste Aktion von Caligula Rouge beim VfB Stuttgart. seine erfolgreichste. Ja. Ja. Der spielt ja immer noch bei Holland, ne? Er ist im Kader, ja. Er ist im Kader. Ist doch gar nicht. Ja gut, da siehst du, den fehlt's auch an Alternativen. Ja. In der Außenverteidigung. Offensiv können sie. Ja. Offensiv haben sie wahrscheinlich mit das beste Team. Ja. Aber Caligula Rouge, was willst du sagen? Ja, das ist ja auch schon ein Armutszeugnis, wenn du sagst, oh nein, die Welt geht unter, als Joris Matthijssen sich verletzt hat. Ja, na gut, ich meine. Komm, bitte. Vielleicht hat er ja in Malaga das Fußballspielen erlernt. Keine Ahnung. Das, was er in Hamburg nicht konnte, hat er vielleicht jetzt in Spanien gelernt. Das kann Malaga sowieso auch, kann man sagen, wie 18, nee, Quatsch, wie 68 München, wie der Hobbs vom Rheingemacht-Podcast immer gerne sagt, 1899 Hoffenheim, das sind ja wirklich Traditionsvereine, ne? Und Malaga mit Van Nistelrooy und den ganzen Transfers, auch kann man sagen, da läuft kein dubioses Geschäft, da läuft alles nach Plan, finde ich gut. Ich glaube es auch. Also, ich habe da vollstes Vertrauen in Malaga. Ja, denke ich auch. Hat da nicht sogar der Trezeguet mal gespielt? Trezeguet hat, glaube ich, auch schon überall gespielt, oder? Überall schon gespielt, ne? Wo nicht, außer in Nürnberg. Die wollten ihn mal ausleihen, aber hat nicht funktioniert. Gibt's ja gar nicht. Wir haben dann doch Schieber genommen. Gut, Tobi, haben wir's oder haben wir's nicht? Ich glaube, für unseren ersten Podcast-Zimmer, glaube ich, durch. Ich glaube durch. Ne? Persönliche Interessen durch. Tahiti ist Ozeanienmeister, wollen wir hier nochmal erwähnen. Yeah. Und ja. Ja, Tobi, das wichtigste Thema haben wir dann doch ans Ende gepackt. Ja, man muss Priorität. Wer ist der Trainer von Tahiti? Können wir das noch rausfinden? Lass mich kurz schauen. Ist es Berti Vogt oder? So als Nebenjob, so online, das macht man glaube ich als Online-Spiel. So wie Fußballmanager per Online, ich bin mal Trainer von Tahiti. So. Ja. Er schickt einfach seine EA Sports Fußballmanager Daten einfach mal rüber per E-Mail. Genau. Ich weiß gerade nicht, muss ich sagen. Okay, da muss ich ja doch ausschauen. Wir haben mal kurz Zeit. Ja, wie schreibt man Tahiti? Ja. Ich dachte, wir finden jetzt einen schönen Ausstieg aus der Sendung, aber nein, jetzt kommen wir doch nochmal mit so einer schleppenden Phase. Ihr merkt, der Einfluss von Ricky ist wirklich sehr, sehr groß bei uns. Wir finden das Ende nicht. Ja, was soll man machen? Es färbt halt ab. Es färbt ab, ne? Ich kann dir nur sagen, dass ihr auf Position 179 der FIFA-Rangliste sind. 79? Oder? 179. Okay, das glaube ich gerne, ja. 179. Und Neukaledonien, wer kennt sie nicht, ist auf Position 155, also ist sogar noch vor Tahiti. Ja, die ist aber auch eingeschätzt, muss ich sagen. Vom Kader her würde ich sagen. Stevie Chong-Huey war der Schütze des Siegtreffers in der 10. Minute. Eins möglich ist übrigens aus. Boah. Sensationell. Super. Wie ich das hier ablese. Ja, wir können das ja auch als Aufgabe für die Hörer stellen. Wer ist der Trainer von Tahiti oder könnt ihr uns ein kleines Review schicken zum Match? Wer war im Finale? Tahiti? Neukaledonien. Neukaledonien. Verdammt, wie konnte ich das nur vergessen? Ein Name mit ohne Wert. Mit einem Impact. Impact, genau, um es in der Wrestling-Sprache auszudrücken, mit der wir ja nichts zu tun haben. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Du gehst nur zu Hausshows. Natürlich. Und auch nur mit Ricky, weil es so viel Spaß macht. Und weil die Karten so billig sind. Ja, klar. Das ist ein Schnäppchen. War ein Schnäppchen. Ein reines Schnäppchen. Ich hätte zwar eine Dauerkarte für Hümberg holen können für das Geld, aber. Gibt es eigentlich Dauerkarten für die WWE? Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Aber auch das könnten wir als Frage stellen. Hattest du mal eine Dauerkarte für Nürnberg? Nee. Nee, leider nicht. Stuttgart aber. Nee, auch nicht. Sind 250 Kilometer einfach nach Nürnberg und jetzt in der heutigen Zeit, wo der Sprit eher immer billiger wird. Aber zum Glück hast du ja auch so ein ökonomisch wertvolles Auto. Da macht das ja im Prinzip nichts. Du, ich bin reiner Gasfahrer. Ein reiner Gasfahrer. Ich habe einen wunderschönen Gaspaket. Vollgas gibt's immer, ne? Auch, aber ich habe einen LPG-Tank. Ist also, das so? Ist wirklich kein Schatz. Ich dachte, das beißt sich mit dem Logo auf deiner Motorhaube. Ja, das sagen auch viele, aber das ist mir wurscht. Wenn ich dafür mit umgerechnet 6,5 Liter Benzin auskomme und keine 16 brauche, ist mir das wert. Ja. Aber auch das ist ein anderes Thema. Ja, also wir müssen noch kurz dazu sagen, der gute Tobi fährt einen Opel Astra. Ein wunderschön. Ein 87er Opel Astra und du bist doch stolz drauf. Definitiv, ich meine, Opel wäre nicht. Fahr gern Opel. Aber ich glaube, bevor wir noch mehr Schrott reden und noch mehr Charakteristika von dem guten Ricky annehmen, beenden wir die Geschichte. Mir hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Tobi, und ich glaube, das der Ricky ist jetzt überflüssig. Ja, wir brauchen ihn halt noch wegen seiner Homepage. Ja, da können wir doch auch hier irgendwie engagieren. Macht das nicht auch Vogt? Vogt auch per online, per podcastmanager.de. Gucken wir einfach mal. Ja. Ich frage ihn gleich mal an. Hans Hubert? My team is a star. Kennst du die Aussage noch von ihm? Hat er gesagt? My team is a star. A star, ja. Ja, gut, ich meine, es gibt ja mehrere Passagen deutscher Sportler, Fußballer, als sie versucht haben, in Englisch zu glänzen. Da gibt's noch schönere. Das stimmt. Der gute alte Lodder ist da, glaube ich, auch ein Virtuose in dem. Uneinholbar. Tobi, ich bedanke mich bei dir. Ich hab zu danken. Und wir können, glaube ich, festhalten, dass wir so nach der Vorrunde uns mal wieder im Studio treffen. Ja, ich glaube, jetzt, ja, ich glaube, ich habe da Lust drauf. Ja, das ist schön. Also ich habe auch wirklich Bock drauf gehabt und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich. Tobi? Chris? Ich kann nur sagen, ich liebe dich. Und viel Glück am Mittwoch. Spielt der Bayern? Ja, auch. Stimmt, da spielt ja das Bayern-Ensemble auf beiden Seiten. Das spielt Wochen gegen Deutschland. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hoffentlich schießt er Elfmeter. Wenn er schießt, merkt es euch, unten rechts. Manu, wenn du das mithörst, unten rechts schießt er. Beschreib ihn doch gerne einen Zettel. Dann kannst du dir in deinen Schienbein schon reinstecken. Genau, Tobi, wir finden das Ende nicht. Aber jetzt, okay. Tobi, wir hören uns das nächste Mal. So sieht's aus, Chris. Ja. Hau rein. Hauen Sie rein. Tschüss.